Die Frau geht in den Supermarkt, um für das Abendessen einzukaufen. Sie sucht nach frischem Gemüse, Brot und Milch. Nachdem sie den Einkaufswagen gefüllt hat, geht sie zur Kasse und bezahlt. Im Supermarkt gibt es viele Menschen, aber sie findet alles, was sie braucht, und geht schnell nach Hause.